people outside waiting for another concert. I'm sure lots more of you. This is the management. Birdland. Hörspiel nach dem Theaterstück von Simon Stevens. Was macht der Kopf? Ja, danke der Nachfrage. Hast du was gegessen? Vor ein paar Stunden. Ist vielleicht besser so. Ich weiß nicht. Ich hab Hunger. Und was willst du? Ein Pfirsich. Pfirsiche sind gut. Die sollen uns einen Pfirsich bringen. Aber sorg dafür, dass er reif ist. Ich hasse es, wenn Pfirsiche nicht reif sind. Ja, ich auch. Oder zu reif und voller Druckstellen und grauenhafter Matschscheiß. Und sorg dafür, dass er von hier ist. Von hier? Kein Importscheiß oder so. Werden in Russland Pfirsiche angebaut? Na, hoffentlich. Wird sonst Zeit. Ihr Pfirsich, Sir. Das ging ja schnell. Wie haben Sie es so schnell hier aufgeschafft? Es gibt einen Aufzug. Hallo. Hallo. Danke, das ist großartig. Danke, Sir. Gut. Wie lange haben wir noch? 5 Minuten. Waren wir hier schon mal? Nicht in dem Stadion. Die Scheißtechniker waren super freundlich. Wollten alle ein Foto mit mir. Schamloses Flittchen, auf sowas stehst du. Und das Hotel, waren wir in dem auch schon mal? Ja. Wann? Vor 3 Jahren. Ich werde alt. Quatsch. Ach, ich sag dir, dieser Pfirsich ist wirklich unfassbar frisch. Genau die richtige Konsistenz, genau die richtige Süße. Scheiße. Ich wette, dass er keine 5 Kilometer von hier angebaut worden ist. Bist du soweit? Was würdest du sagen, wenn nicht? Ich würde sagen, dumm gelaufen. Und wenn ich einfach abhaue? Dann treten wir ohne dich auf. Die sind nicht nur deinetwegen hier. Meinst du? Ich glaube, die meiste Zeit hören sie nicht mal zu. Es geht ihnen um das authentische Erlebnis. Das wollen sie festhalten. Mit ihren Handys. Dann kann ich ja abhauen. Kleine Exkursion. Spitzenidee. Vielleicht einfach nach Hause. Setz eine Mütze auf. Mit Mütze erkennen dich die Leute nicht. Ich finde das ausgesprochen charmant. Normalerweise reden die Leute nicht so mit mir. Wie reden sie denn normalerweise mit dir? Ja, nicht so unhöflich. Ich wollte nicht unhöflich sein. Das gefällt mir ja gerade. Ich wollte ehrlich sein. Tja, originell. Aber es stimmt eben nicht, was du sagst. Ich finde, du hast schon bessere Songs geschrieben. Ach, Blödsinn. Soll ich dir mal was verraten? Wir haben noch nie in einer besseren Zeit gelebt. Es gibt mehr wirtschaftliche Stabilität als je zuvor. Die Menschen sind gesünder, sie sind reicher als je zuvor. Du bestimmt, aber... Ach, Süße, nicht nur ich. Global betrachtet, global gesehen. Schau dir die Statistiken an. Heute werden die Leute 70. Sie werden 80. Es sind mehr 100-Jährige unterwegs als je zuvor. Und warum? Warum? Ja, Geld. Das passt dir jetzt nicht, oder? Ist aber die Wahrheit. Aber was willst du damit sagen? Alles lässt sich in Zahlen ausdrücken. Materieller Wert, menschlicher Wert, künstlerischer Wert, alles. Und das bedeutet? Wie viele Leute sind heute Abend gekommen, um mich zu sehen? 75.000? Wie viele Leute vor 3 Jahren? 20.000. Was haben denn die Leute heute Abend bezahlt, um mich zu sehen? 5.000 Rubel und vor 3 Jahren 1.500 Rubel. Was beweist? Was? Statistisch gesehen bin ich jetzt etwas mehr als 3-mal so viel wert wie vor 3 Jahren. Also, statistisch gesehen bin ich etwas mehr als 3-mal so gut. Für mich war das besser, was du vor 3 Jahren gemacht hast. Ehrlicher. Da wolltest du noch nicht so viele Leute erreichen, vielleicht deshalb. Ha! Das macht Spaß. Ich mag Provokation. Ich kann dir auch banalere Fragen stellen. Bloß nicht. Du hast sehr schöne Haut. Hast du eigentlich schon gegessen? Nein. Du hast noch 5 Konzerte vor dir. Wie viele waren es bisher auf dieser Tour? Für deine Verhältnisse, meine liebe Annalisa, ist das eine scheißöde Scheißfrage. 200. Welches Parfum benutzt du? Wie hält man 200 Konzerte innerhalb eines Jahres durch? Mit chaotisch überbordendem Enthusiasmus und wahnsinnig viel Joie de vivre. Ralph Lauren. Nein. Mein Geruchssinn ist normalerweise ganz hervorragend. Diesmal wohl nicht. Nichts Billiges, oder? Annick Goutal. Nein. Jean Patou. Aller guten Dinge sind drei. Wirklich exquisit. Kann ich dich ins Café Puschkin einladen? Nein, danke. Gefällt dir Moskau? Oh ja, sehr. Was gefällt dir denn? Das Klima. Es gibt total coole Techno-Clubs, in die ich nicht mehr gehen kann. Wie kommt's, dass du hier wohnst? Mein Mann arbeitet hier. Was macht er? Er ist Architekt. Ein Russe? Nein, aus Cambridge. Gibt es schon Pläne für nach der Tour? Oh ja, in Urlaub fahren. Nicht nach Hause? Nein. Ist es aufregend, mit einem Architekten verheiratet zu sein? Es ist aufregend, mit meinem Mann verheiratet zu sein. Wieso ist das aufregend? Kennst du das Café Puschkin überhaupt? Die Aussicht von der Terrasse ist grandios. Wir sollten uns einen Helikopter besorgen. Wieso? Mit ihm nach Berlin fliegen. Nach Paris. Hause. Spitzenidee. Was glaubst du, was so ein Teil kostet? Keine Ahnung. Ich meine es vollkommen ernst. Ich frage David. Wäre bestimmt besser als der scheiß Flieger. Definitiv. Absolut. Es war gut heute Abend, ha? Ja. Scheiße, das war's. Also ich mag die russischen Massen. Wirklich grandios, das Zeug. Spektakulär. Das kommt direkt aus Charkiw, über die Grenze per Kurier. Grandios. 100% Bio. Die Unfähigkeit der Polizei dort, die sorgt für mehr Sicherheit. Ja, wenn man hier erwischt wird, dann ist man am Arsch. Wer hat dir das erzählt? Na, dieser Wix-Dings-Arsch da, der Typ, der... Ach, scheiße, keine Ahnung. Ich mag den Himmel hier. Ja, ich auch. Man kann ganz neu entstandene Sonnen sehen. Man sieht Abermilliarden Kilometer weit. Man sieht Nebelflecke. Echt? Scheiße, ja. Nein, oder? Keine Ahnung. Wenn man so auf dem Rücken liegt, das ist, als könnte man den Umriss der Erde spüren. Man spürt ihre Krümmung. Man kann sich vorstellen, wie scheiß groß sie ist. Triffst du Marie heute noch? Ja. Kann ich mitkommen? Wenn du willst. Vielleicht bringe ich jemanden mit. Wen denn? Ich habe sie gerade kennengelernt. Ach so. Die ist unglaublich arrogant. Sie hasst ihren Mann. Sie wollte, dass ich sie ins Café Puschkin einlade. Ich dachte, das könnte lustig sein, ein Hauch von England. Wie läuft's mit Marie? Gut. Sie will, dass ich ihre Familie kennenlerne, wenn wir in Paris sind. Ich glaube, ich liebe sie. Ich habe noch nie jemandem so vertraut. Heilige Scheiße. Was? Das willst du doch nicht. Wieso? Fick sie in den Arsch, komm auf ihrem Rücken und dann hau ab. Scheiße. Was? Jetzt schau mich nicht so an. Du weißt, was dein Problem ist? Ich habe kein Problem. Vollkommen problemfrei. Du bist das totale Tier. Ach was. Ich bin durch und durch menschlich. Dich will ich schon seit einer Ewigkeit kennenlernen. Ich dich auch. Er redet die ganze Zeit von dir. Ach ja? Ach ja. Ja, es kommt mir ganz komisch vor, dass wir uns noch nicht kennengelernt haben. Wirklich? Ja. Gefällt es dir in Moskau? Ja, es ist genial. Ich mag die Russen. Sie haben eine Präzision im Umgang mit Geld, die ich geradezu betörend finde. Sollen wir noch mehr Wodka bestellen? Ja, gern. Der Wodka hier gilt als einer der besten der ganzen Scheißwelt. Wusstet ihr das? Das hast du schon gesagt. Was? Nichts. Dein Lächeln. Es haut einen um, findest du nicht, Johnny? Es ist hübsch. Danke. Wie kriegst du das hin? Was? Diesen Blick eben. Der war genial. Ich weiß nicht, von welchem Blick du redest. Johnny ist ein sehr gut aussehender Mann. Marie, was sagst du? Ja, ich finde schon. Wir sollten Kaviar bestellen. Die sollen den Eiskübel einfach hier auf den Tisch stellen. Wir könnten mit bloßen Händen reingreifen. Das gäbe eine ziemliche Sauerei. Ja, aber Kaviar. Wir könnten uns gegenseitig die Hände ablecken. Rate, was meine Jacke gekostet hat. Was? Fühl mal. Weißt du, was das für Wolle ist? Nein. Vicuña-Wolle. Schön weich, oder? Sehr weich. Du kannst dir damit übers Gesicht streichen, wenn du willst. Paul. Ja. Tut mir leid. Benehme ich mich gerade daneben, ja? Passiert manchmal. Manchmal. Ist halt schwer, wieder runterzukommen. So viele Leute, die dich anschauen so lange, ist doch bizarr. Wenn ich einen Raum betrete, erkennen mich mehr Leute, als ich auch nur annähernd kennen kann. Soll jemand anders reden? Ich hab satt, dauernd zu reden. Wo in Paris wohnen denn deine Eltern? In der Nähe der Orangerie. Ach, die Orangerie ist herrlich. Ja. Verbringst du auch Stunden damit, die Seerosen anzuschauen? Als ich jünger war, aber nicht Stunden. Nur Sekunden. Was hast du deinem Mann gesagt, wo du bist? Ich habe gesagt, dass ich arbeite. Er ist Architekt, richtig? Was würde er eigentlich sagen, wenn er wüsste, dass du mit mir und Marie und Johnny hier sitzt? Er weiß, dass das zu meinem Job gehört. Zu deinem Job? Ja. Dass du Johnny so ansiehst? Ich habe ihn weder so noch sonst wie angesehen. Möchtest du Johnny küssen? Paul. Entschuldigung. Ist das schon wieder daneben, ja? Ja, Alter, ist es. Trotzdem, möchtest du? Nein. Ich würde gern zusehen, wie du ihn küsst. Ist das bizarr? Tut mir leid. Ich bin einfach nur ehrlich. Siehst du gern anderen Leuten beim Küssen zu, Marie? Ich weiß nicht genau. Was nimmst du als Hauptgang? Das weiß ich auch nicht genau. Ich sag dir, die Forelle gefüllt mit Fischmus an Flusskrebsdressing ist eine Scheißsensation. Wenn ich dir 1.000 Pfund gebe, küsst du ihn dann? Hey, Paul, halt die Fresse. Was? Ja, Marie lacht, oder? Sie findet das lustig. Was, wenn ich dir 100.000 Pfund gebe? Marie? Entschuldigung. Was würde dein Mann zu dir sagen, wenn er wüsste, dass du ein Angebot von 100.000 Pfund abgelehnt hast? Würde dann sicher ziemlich viel Energie kosten, seinen Arsch zur U-Bahn zu schleppen. Muss aber ein richtiger Kuss sein. Oh Gott. Johnny, du hättest doch nichts dagegen, oder? Ich glaube, ich gehe jetzt. Annalisa, er macht nur einen auf Vollidiot. Das ist demütigend. Hör ihm gar nicht zu, er verarscht dich bloß. Ach, scheiße. Ist doch nur ein Spiel. Ich bin manchmal einfach ein Wichser. Ich sollte keinen Wodka trinken. Das hat immer diese Wirkung. 100.000 Pfund. Bist du 100% sicher? Gute Nacht, Marie. Es war schön, dich kennenzulernen. Ich nehme dich mit nach Hause. Du könntest meinen scheiß Vater kennenlernen. Gute Nacht, Johnny. Jetzt setz dich hin. Geh doch nicht. Du blamierst dich und du blamierst mich. Alle schauen dich schon an. Nein, alle schauen dich an. Ja, mich schauen immer alle an. Das ist der absolute Normalfall. Gute Nacht. Was glaubst du, was er sagt? Wer? Johnny. Wann? Wenn ich ihm erzähle, dass du bei mir warst. Was? Ja, ich muss es ihm erzählen. Er ist doch mein bester Freund. Paul, bitte. Ist dir kalt? Ein bisschen. Soll ich dir einen Pulli holen? Es war schön, oder? Ich fand es wunderbar. Dein Gesicht war genial. Normalerweise, wenn ein Mann kommt, sieht das Gesicht total konzentriert aus. Deins wirkte unglaublich entspannt. Freust du dich, dass ich zu dir gekommen bin? Ungeheuer. Das Bett hier ist größer als Johnnys. Ja. Hier passt eine ganze Fußballmannschaft rein. Oh ja. Und es ist weicher. Die Laken sind genial. Fühl mal. Ich muss nicht fühlen. Ich schlafe darin. Ist das jetzt ein bisschen aufregend? Ist was ein bisschen aufregend? Mich zu küssen. Mit mir im selben Zimmer zu sein. Meinst du das ernst? Schau dir deine Augen an, ganz groß und glänzend. Oh mein Gott, du verdammter Idiot. Es wäre wirklich anstrengend. Was? Ihn anzulügen. Paul. Am Schluss kriegt er es ja doch raus. Hör auf mit dem Blödsinn. Das ist kein Bitte. Blödsinn. Was machst du, wenn ich es ihm erzähle? Ich sollte mich anziehen. Ist das euer bestes Hotel auf der ganzen Tour? Ich glaube nicht. Johnny hat das gesagt. Meinst du, ich könnte auf dem Bett Rat schlagen? Ja, wahrscheinlich. Soll ich? Nur zu. Schon komisch. Du bist hellwach. Johnny verfällt sofort in Tiefschlaf. Er verschläft alles nach dem Sex. Hat er womöglich deshalb nicht gemerkt, dass du weg bist? Ich weiß nicht. Kann sein. Redest du eigentlich so viel von ihm, damit du über deine Schuldgefühle wegkommst? Weil du seinen besten Freund gevögelt hast, während er schlief? Du musst nicht antworten. Schau dir deine Haare an. Was ist damit? Die sind so weich. Ich mag Frauenhaare. Frauenhaare, das ist das Beste überhaupt. Ich mag deine Haare. Danke. Ich mag Männerhaare, wenn sie ganz verstrubbelt sind. Nach dem Sex sind die Haare immer genial. Erzähl ihm nichts, Paul. Deinen Freunden muss man die Wahrheit sagen, das weiß jeder. Du kannst ihm das nicht erzählen. Doch. Ganz leicht sogar. Ich sehe ihn morgen beim Frühstück. Dann erzähle ich's ihm. Es würde ihn umbringen. Er hat gesagt, er liebt dich. Er vertraut dir vollkommen. Ich habe ihm gesagt, wie lächerlich das ist. Du hast keine Ahnung, was ich tun würde. Acht Stockwerke. Vor 10 Jahren hat sich schon mal eine Frau vom Hoteldach gestürzt. Ziehst du die Vorhänge zu? Sind das alles Fans? Ist Jenny dein richtiger Name? Ja, natürlich. Musst du jetzt gehen, Jenny? Meine Schicht fängt in einer halben Stunde an. Vielleicht rufe ich die ganze Nacht den Zimmerservice. Das würde ein Vermögen kosten. Ja. Und mich würde es sehr langweilen, die ganze Nacht im Aufzug rauf und runter zu fahren. Danke fürs Kommen. Schon okay. Das gehört quasi zu meinem Job. Naja, nicht ganz. Wusstest du noch, wer ich bin? Was glaubst du denn? Hast du mal an mich gedacht seit unserer ersten Begegnung? Ich und mein Pfirsich. Ich weiß nicht. Nein? Eigentlich nicht. Eigentlich kenne ich deine Songs gar nicht. Wie lange arbeitest du schon hier? 4 Jahre. Und was hast du vorher gemacht? Ich habe studiert. Was? Mathe. Wirklich? Du bist Mathematikerin. Sozusagen. Und warum arbeitest du dann nicht bei einer Bank? Du könntest einen Job bei einer Investmentbank kriegen oder bei einem Hedgefonds. Irgendwie hat sich meine Liebe zu Zahlen erledigt. Was heißt das? Ich habe immer gedacht, Zahlen wären etwas sehr Solides und Sicheres, aber das Gegenteil ist der Fall, weil sie vollkommen relativ sind. Schau, die Zahl 2 ergibt nur Sinn im Verhältnis zur Zahl 1, die nur Sinn ergibt im Verhältnis zur Zahl 8,435792,95. Sobald eine Zahl ins Wanken gerät, fällt alles in sich zusammen. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich muss morgen nach Berlin. Möchtest du mitkommen? Was? Wie meinst du das? Möchtest du mit nach Berlin kommen? Mit mir reisen? Du könntest bei mir bleiben. Ich könnte dir dein eigenes Zimmer besorgen. Es ist nichts Sexuelles. Was nicht heißen soll, dass ich nicht mit dir schlafen will, weil... Klar will ich das, aber noch mehr will ich, dass du mit mir reist. Ich muss aber... Die würden dir freigeben. Ich regle das. Die Plattenfirma könnte ihnen dein Gehalt erstatten. Das kommt etwas unerwartet. Hast du einen Freund? Was? Nein. Nein. Nein, habe ich nicht. Einen Ehemann. Sei nicht albern. Wieso albern? Musst du sonst wegen irgendwem hierbleiben? Nein. Nein. Dann komm mit. Ich wäre wahnsinnig liebenswürdig und würde dir einen superben Platz in unserem Flieger besorgen. In eurem Flieger? Wir haben ein Privatflugzeug. Aha. Du bist wirklich außerordentlich schön, weißt du das? Glaubst du, das war meine Schuld? Huh? Marie ist tot. Haben deine Kollegen darüber geredet? Wieso deine Schuld? Ich habe sie gevögelt. Sie war die Freundin meines besten Freundes. Ich habe ihr gesagt, ich würde es ihm erzählen. Wenn du sie wärst und ich würde mich bei dir entschuldigen, würdest du mir verzeihen? Ich bin nicht sie. Aber wenn du es wärst. Nur aus Interesse. Nein. Die Bühne ist der Hammer. Jetzt die Augen zu und zwinkern. Gut. Und nochmal. 23 Meter breit. Mit so einer Art Zeltdach. Eine gigantische Stahlkonstruktion. Fantastisch. Du fühlst dich, als wärst du im Freien. Wie viele Leute passen rein? 20.000. Fast intim. Total. Wie fühlt sich das an? Gut, ja. Das müsste ziemlich schnell wirken. Habe ich von einem Arzt am Alexanderplatz. Mach das nur, wenn das Zeug absolut sauber ist. Du weißt ja, was das mit deiner Scheidewand macht. Und dann erst mit deiner Hornhaut. Wie geht's, Johnny? Naja, du weißt schon. Ja. Scheiße. Ja. Die Presse wird dicht halten. Ja? Christie hat ihnen gesteckt, dass wir sonst die Interviews absagen. Ah, gut. Nervt schon etwas, muss ich sagen, die ganze Geschichte. Ist zwar nur ein kleines Problem, aber ein Problem. Aber wenn diese Arschgeigen deswegen jetzt Zicken machen, rammen wir ihnen einen Presslufthammer in ihren kollektiven Darmausgang. Was? Das war eine Metapher. Ich habe mich bildlich ausgedrückt. Er ist stinksauer auf dich, Christie. Aber scheiß auf ihn. Nur weil er in seinem Kackleben mal einen Tag arbeiten muss. Wir brauchen die Scheiß-Publicity nicht. Wir sind ausverkauft. Ich habe nichts damit zu tun. Habe ich ihm gesagt. Wieso ist er sauer auf mich, wenn ich nichts damit zu tun habe? Eben. Das war auch meine Frage. Es war ein grauenhafter Unfall. Und weder ich noch Johnny noch sonst wer hat irgendwas damit zu tun. Also mit welchem Recht läuft dann ein aufgeblasener Arsch wie Christie durch die Gegend und erzählt dir, dass er sauer auf mich ist? Ich bin ganz deiner Meinung. Dann schmeiß ihn raus. Was? Schmeiß ihn raus. Wenn das seine Einstellung ist, schmeiß ihn raus. Was sagst du so? Das war übrigens keine Metapher. Ich habe mich nicht bildlich ausgedrückt. Ich habe das wörtlich gemeint. Das war eine Anweisung. Ich wünschte, ich könnte. Verstehst du keine Anweisung, wenn ich dir eine gebe? Paul, es käme uns ziemlich teuer, ihn so kurzfristig rauszuschmeißen. Wenn die Presse wie jetzt auf der Lauer liegt, hat es immense Vorteile, ihn an Bord zu haben. Egal, was für ein Schwanzlutscher er ist. Ich will, dass er heute noch rausfliegt. Er hat zwei Kinder. Was geht mich dieser beschissene Scheißdreck an? Nichts. Wieso kommst du mir dann damit? Tut mir leid, wirklich. Tut mir leid, dass ich nicht da war. Ich hätte rüberfliegen sollen. Ich mag Moskau. Ich habe mich dagegen entschieden. Ich wusste, dass sie herkommt. Ich habe entschieden, dass es warten kann. David. Paul. Bist du mal still, bitte. Nur eine Sekunde. Okay. Das hier muss erstmal wirken. Tut mir leid. Ich rede zu viel. Ja. Was meinst du, was kostet ein Helikopter? Ein was? Ein Helikopter. Ein privater Helikopter? Ja. Ah, am besten ist wahrscheinlich der Robinson R-222-Sitzer. Neu ungefähr 200.000. Und neu lohnt sich in dem Fall. Die Unterhaltskosten sind überschaubarer. Kommt unterm Strich billiger. Gar nicht so teuer. Ich besorge dir einen Katalog. Bring ihn dir mit nach London. Danke. Siehst du deinen Vater, wenn du zurück bist? Denke schon. Wie geht's ihm? Keine Ahnung. Freust du dich auf zu Hause? Ich weiß nicht. Es waren 15 Monate. Ich weiß. Das war der Durchbruch, das weißt du, Paul. Diese Tour, das bist du. Du hast es geschafft, du bist ganz oben. Danke. Darf ich das sagen? Was? Danke für alles, was du getan hast. Es war hart, es hat funktioniert. Hoffentlich. Wird ganz schön seltsam für dich, wieder nach Hause zu kommen. Ja. Vom Rumsitzen wird man nicht unsterblich. Was? Und wie ich höre, hast du die Kellnerin vom Zimmerservice mitgebracht, aus dem Ararat. Ja. Gibt's im Adlon keine Kellnerinnen? Keine solchen. Süß? Darum geht's nicht. Ja, süß. Versaut. Sie erinnert mich an die Mädchen von zu Hause. Toll. Paul, wusstest du, dass sie sich umbringen wollte? Was? Weil ein paar Leute behaupten, du hast es gewusst. Das ist nicht wahr. Hoffentlich. Das stimmt nicht. Gut. Vielleicht fährst du besser nicht nach Hause. Ja, habe ich auch schon überlegt. Bleib in der Stadt die ganze Zeit. Okay. Wir können dir eine Wohnung besorgen. Okay. In Soho oder Chelsea oder irgendwo. Du müsstest es keinem erzählen. Keiner Menschenseele. Was hast du gekauft? Nichts. Wir waren nur bummeln. Wir? Johnny und ich. Du warst mit Johnny unterwegs. Ist das okay? Ja, grandios. Er braucht Gesellschaft. muntert ihn ein bisschen auf, den Trauerkloß. Wo wart ihr? In Kreuzberg. Und? In jedem Café junge Konzeptkünstler mit Hipsterbrille. Johnny hat ein Stimmgerät für die Gitarre gekauft. Ich habe nach Schuhen geschaut. Wie waren die Schuhe? Schön. Und warum hast du sie nicht gekauft? Johnny hätte dir Geld gegeben. Ich brauche keine Schuhe. Ich habe sie mir nur gern angeschaut. Wie war dein Tag? Ja. Was hast du gemacht? Ich hatte ein Meeting mit David. Ich habe ihn überredet, einen Helikopter zu kaufen. Wow. Danke. Wofür? Dass du mich mitgenommen hast. Ich liebe es hier. Das Hotel ist wunderschön. Ich habe die Arbeitsweise mit unserer verglichen. Ich habe noch nie in einem so großen Bett geschlafen wie letzte Nacht. Ich habe die unglaublichsten Sachen geträumt. Ich sollte meine Mutter anrufen und ihr sagen, wo ich bin. Sie glaubt sicher, ich bin tot. Ach ja? Nein, natürlich nicht. Wann musst du zur Probe? Morgen. Heute hast du gar nichts zu tun? Bist du sehr unglücklich hier? Unglücklich? Bereust du es, dass du mitgekommen bist? Nein, sag dich doch, Paul. Aber du willst nach Hause. Hörst du mir nicht zu? Na dann. Was? Hast du Johnny gefickt oder hast du ihm nur den Schwanz gelutscht? Paul! Was? Hör auf! Das ist widerlich. War nur eine Frage, sonst nichts. Eine total ekelhafte Frage, eine dumme Frage. Wir waren spazieren. Wie anregend. Wir haben uns Geschäfte angeschaut, wir haben Kaffee getrunken, wir sind nach Hause gegangen. Nach Hause. Entschuldigung, bin ich mal wieder der letzte Drecksack. Ich bin nicht deine Freundin. Bist du jetzt hier zu Hause? Ich bin nicht deine Nutte. Du besitzt mich nicht. Nein. Ich liebe dich. Was? War das voreilig? Stimmt aber irgendwie. Nicht so richtig. Hast du manchmal das Gefühl, du könntest alles und jeden ficken? Du bist so voller Liebe, dass du Bäume ficken könntest. Johnny? Johnny? Johnny? Johnny? Johnny? Johnny? Wach auf! Was? Wach auf! Ja, ich bin wach. Wach auf! Ich bin wach. Was machst du hier? Johnny! Wie bist du hier reingekommen? Wie spät ist es überhaupt? Ich muss dir was sagen. Was? Ich muss dir dringend was sagen. Es ist wirklich wichtig. Was? Das mit Marie, das tut mir leid. Was ist? Marie! Tut mir leid, dass sie tot ist. Ich weiß, du hast sie sehr gemocht. Ich weiß, du hast mir gesagt, du liebst sie. Tut mir leid, dass sie sich umgebracht hat. Ja. Das wollte ich dir sagen. Okay. Ja. Tut mir wirklich leid, Alter. Danke. Meinst du, du kommst jetzt damit klar? Also ich weiß nicht. Du siehst ein bisschen heiß aus. Heiß? Du wirst doch nicht etwa krank? Einer von uns ist schlimm genug. Wie meinst du das? Sollen wir schwimmen gehen? Im Kanal? Jetzt? Ja. Bist du verrückt? Nein. Es ist, Herrgott, 3 Uhr nachts. Hast du manchmal das Gefühl, du hast Krebs? Oder bist du ein Krebsgeschwür? Wie? Irgendwie denke ich manchmal, ich bin ein Krebsgeschwür. Das habe ich noch nie jemandem auf der Welt erzählt. Erzähl es niemandem, ja? Nein, keine Sorge, das mache ich nicht. Ich wollte den Leuten immer nur Songs vorsingen. Das alles hier habe ich nie gewollt. Wieso beobachten mich diese ganzen Leute ständig? Was für Leute? Bei allem, was ich mache. Sie sind besessen, es ist grauenhaft. Ich fühle mich, als hätte ich nicht mal die Kontrolle über meinen Körper oder über meinen Mund. Ich kann mir nicht mal aussuchen, was ich als nächstes sage. Paul, bist du sicher, dass alles in Ordnung ist? Das war mein Lieblingskonzert auf der ganzen Tour. Na ja, gut. Glaubst du, manche Menschen leben ewig? Was? Glaubst du, manche Menschen sterben nie? Nein. Aber was, wenn doch? Ausgeschlossen. Was, wenn es solche Menschen gibt? Und niemand weiß, wer diese Menschen sind? Es könnte jeder sein. Es könnte dein Briefträger sein, der Mann aus dem Laden an der Ecke. Oder es könnte irgendwie Neil Young sein. Es könnte absolut sein, dass Neil Young niemals stirbt. Und wir wissen es nicht, weil wir es nie erfahren werden. Weil wir alle sterben werden. Hast du es ihr je gesagt, Johnny? Was? Hast du ihr gesagt, dass du sie liebst oder nur mir? Nein, Aber das nervt dich jetzt sicher ziemlich, oder? Nervt würde ich nicht sagen. Fehlt sie dir? Ja. Ja? Das ist furchtbar. Aber sie konnte schon ziemlich nerven. Und mich hat sie nie genervt. Sie war eine ziemliche Klette. Nein. Aber jetzt nach Paris zu fahren, ist das nicht bizarr für dich? Ich weiß nicht, kann sein. Wenn wir dort sind, du solltest bei ihren Eltern vorbeischauen oder so. Ich bin dir nie begegnet. Ich kenne ihre Eltern nicht. Aber du könntest leicht rauskriegen, wer sie sind. Du könntest bei ihnen vorbeischauen, du könntest ihnen sagen, wie leid es dir tut. Eltern mögen sowas, oder? Das ist meine Frau. Aha, freut mich, Sie kennenzulernen. Ja, mich freut es auch. Tausend Dank, dass Sie uns empfangen. Ich weiß, dass es Paul viel bedeutet. Kann ich Ihnen etwas anbieten? Nein, danke. Nein, für mich nicht, danke. Tee oder Kaffee? Ein Brandy wäre wunderbar. Brandy? Ja. Ja, ich schau mal, was wir haben. Ja, das ist ein schönes Haus. Wir wohnen hier noch nicht sehr lange. Tja, das sage ich so, inzwischen sind es doch Jahre. Zeit ist etwas Seltsames. Kaum achtet man nicht auf sie, verschwindet sie komplett. Wollten Sie Eis? Nein, danke. Wasser? Nein, danke. Hier. Bitte könnte ich ein größeres Glas haben. Ein größeres Glas? Ja, viel größer. Ja, gerne. Standen Sie meiner Tochter sehr nah? Ich hatte sie sehr gern. Sie muss Ihnen furchtbar fehlen. Ja. Ja. Wir hatten sie ein paar Monate nicht gesehen. Hier, bitte. Tausend Dank. Marie hat studiert. In Singapur, sagte Paul. Ja, ich glaube, da erkannte sie auch diesen... Johnny? Ich hätte ihn gern kennengelernt. Der kommt nicht. Wir haben ihm erzählt, dass wir sie besuchen. Aber das hat ihn kein bisschen interessiert. Er hat befürchtet, dass es todlangweilig wird, sie kennenzulernen. Ach, der Brandy ist gut, danke. Bitte. Machen Sie sich wegen Johnny keine Gedanken. Er ist ein sehr oberflächlicher Mensch. Wann haben Sie zuletzt mit Ihrer Tochter gesprochen? Das war kurz nach Ihrer Ankunft in Moskau. Sie war sehr aufgeregt. Sie war noch nie in Russland, wir auch nicht. Besonders gefallen hat es ihr da nicht. Ich meine, ich glaube nicht, dass sie deswegen vom Hoteldach gesprungen ist, wegen ihrer Abneigung gegen Moskau, aber sie konnte die Stadt wirklich nicht leiden. Möchten Sie sich nicht durchsetzen? Nein, danke. Wir stehen gern. Tja, die Beerdigung war am Montag. Ach, scheiße. An die Beerdigung habe ich gar nicht gedacht. Beerdigungen können ja manchmal so eine Art Schlussstrich sein. Es war ein schöner Tag. Den ganzen Tag schien die Sonne. Ist schon geil, so ein bisschen Sonnenlicht. Alle waren sehr traurig. Ja, garantiert. Kaum vorstellbar. Gott, da weiß man gar nicht, was man sagen soll, oder? Ich jedenfalls nicht. Kann ich Ihnen vielleicht den Mäntel abnehmen oder so? Nein, danke. Darf ich Sie mal was fragen? Ja. Haben Sie Marie gesehen vor ihrem Tod? Ja, habe ich. Ach. Am selben Morgen. Wie hat sie denn da auf Sie gewirkt? Sie wirkte verängstigt. So wie jemand, der große Angst hat. Nicht wie bei Leuten, die Höhenangst haben oder Angst vor Spinnen oder Hunden oder sowas in der Art. Irgendwie so eine Angst vor allem. Ich glaube, sie war sehr unglücklich. Hat sie gesagt, warum? Nein, das hat sie nicht, nein. Haben Sie sie nicht gefragt? Nein. Haben Sie nicht versucht, ihr zu helfen? Hat niemand irgendwas unternommen und versucht, ihr zu helfen und mit ihr zu reden? Nein, wir wussten doch nicht, dass sie das tun würde. Konnten Sie nicht mit ihr reden? Nein, ich... Es tut mir leid. Als kleines Mädchen hat sie sich ständig gefürchtet und als sie dann erwachsen wurde... hat sich das nie so richtig gelegt. Ich frage mich, was das für ein Gefühl war, sie nicht? Was? Das Gefühl zu fallen. Glauben Sie, sie hat das bewusst erlebt? Ich weiß es nicht. Ich frage mich das auch. Ich habe das noch niemandem erzählt. Nicht mal dir, oder? Hm? Nein, hast du nicht. Nee, hat sie nicht. Ich frage mich, ob es nicht irgendwie auch ein Hochgefühl war. Wir können nicht lange bleiben. Wissen Sie, ich denke ständig an Sie. Ich kann nicht schlafen. Ich liege nachts wach und ich denke, ich kann sie hören hier in der Wohnung. Weil sie die ganze Zeit in meinem Kopf ist, verstehen Sie das? Diese körperliche Anstrengung, morgens aufzustehen, das war doch mein kleines Mädchen. Ja, Schon scheiße, der Tod. Kann ich Ihnen Geld geben? Geld? Würde das helfen? Für die Beerdigungskosten oder was auch immer? Oder damit Sie einfach etwas Geld haben? Vielleicht könnten Sie in den Urlaub fahren oder so. Nein, nein, nein, danke. Wir brauchen nichts. Sie könnten sich was kaufen. Nein. Ein neues Auto zum Beispiel. Oder was zum Anziehen. Oder besser ein Brandy. Also der hier ist okay, nur ein bisschen scheiße. Entschuldigung. Eine Stereoanlage oder eine Mütze oder nein. So. Wie viel möchten Sie? Nichts, danke. Wie viel? Ich würde wirklich gern helfen. Sie können nichts tun, um uns zu helfen. Bitte. Paul. Was? Vielleicht hörst du jetzt lieber auf. Womit aufhören? Ehrlich, ich habe nicht die leiseste Ahnung, was du da redest. Vielleicht gehen wir jetzt lieber. Eine total schäbige Wohnung. Du hättest mir erzählen sollen, dass du hingehst. Das hast du schon gesagt. Ihr Vater war sowas von bizarr. Einer von diesen Männern, die ohne Unterlass reden, hat gelabert und gelabert. Und das Bizarre daran war, dass absolut alles, was er von sich gegeben hat, irgendwie belanglos war. Belanglos? Ja, irgendwie. Sie wollen dich nicht sehen, haben sie mir gesagt. Sie waren ziemlich wütend auf dich, John. Was? Wieso denn wütend? Manchmal, wenn Leute derart traurig sind, ist das irgendwie widerlich. Ich glaube, sie geben dir die Schuld an allem. Weißt du, ich habe nachgedacht. Ich finde, wir sollten die neuen Songs heute einfach mal weglassen. Was? Ja, sie sind einfach nicht besonders gut. Weißt du, wenn man es bedenkt, irgendwie sind sie scheiße. Von welchen Songs redest du denn eigentlich? Von denen, die du während der Tour geschrieben hast. Den meisten auf dem letzten Album. Eigentlich sogar den letzten beiden. Sie sind scheiße brav. Hast du irgendwas genommen? Vielleicht wirst du alt. Hast du gekokst oder was? Das ist das Schwerste, nicht? Was? Ja, das Gespür zu behalten, was gut ist und was einfach nur scheiß, erbärmliche, sentimentale, überzuckerte Scheiß-Lalle-Musik. Finde ich, du nicht? Ja. Paul, ich werde dir jetzt mal was sagen. Was denn? Der Tag, an dem du mich kennengelernt hast, war dein ultimativer Glückstag. Inwiefern? Jeder andere Scheißkerl der gesamten Menschheit hätte dir längst die Scheißkehle aufgeschlitzt. Du, ich singe den Scheiß jedenfalls nicht. Und das gilt für die mit Selbstbeherrschung. Die anderen hätten dich abgeknallt. Sie hätten dir den Schädel mit einer Brechstange eingeschlagen und keiner hätte es ihnen übel genommen, du Fettsack. Entschuldige, hast du mich gerade fett genannt? Na, bist du doch, so wie du in letzter Zeit frisst. Kein Wunder, oder? Und das von dir, alter Krass. Das ist echt, was ich an dir nicht ertrage, wie du frisst. Was schüttest du an einem Tag alles in dich rein? Lieber steche ich mir die Augen aus. Whisky. Als noch einmal in meinem Scheißleben mit anzusehen, wie du eine Tüte Chips leer frisst. Wodka, Whisky. Oh Gott, die Scheißart, wie du Scheißäpfel frisst. Rum, Brandy. Johnny, weißt du was? Du säufst dir dein bisschen Hirn aus dem Lachen. Hi, alles okay? Was? Liegt's an mir oder ist hier eine komische Stimmung? Liegt es an mir oder ist hier eine komische Stimmung? Verstehe. Hi, Johnny. Alles klar? Ja, ja, gut. Ja, ja, gut. Entschuldige, Paul, stimmt was nicht? Entschuldige, Paul, stimmt was nicht? Das ist mir zu blöd. Ich verzieh mich in die Besucherlounge. Ich verzieh mich in die Besucherlounge. Jenny, wenn du hier weggehst, nach dem, was du heute Nachmittag getan hast, wie du mit ihren Eltern über mich geredet hast, wie du mich angesehen hast, mit deinen verdorrten, winzigen, müden, ausgetrockneten Pissaugen. Wenn du in die Besucherlounge gehst und meinen Alk trinkst und mein Essen isst, während ich schufte, dann schwöre ich dir bei Gott, Jenny, dann mache ich dich kalt. Und sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt, weil ich warne dich in diesem scheiß Moment. Gefällt dir das Hemd? Gefällt es dir? Findest du, die Farbe passt zu meinen Augen? Oh. Redest du nicht mehr mit mir, oder was? Ich finde immer, Pastellfarben stehen mir, hm? Was meinst du, woran das liegt, Jenny? Was meinst du, warum mir Pastellfarben so gut stehen? Was meinst du, warum mir Pastellfarben so gut stehen? Weil dein Gesicht so kantig ist. Die Farben machen es weicher. Kantig? Kantig. Scheiße, das hat mir noch nie jemand gesagt, dass mein Gesicht kantig ist. Das Konzert war übrigens absolut grandios, danke der Nachfrage. Die sind total ausgerastet da draußen. Hat's dir eigentlich gefallen? Hat dir das Konzert gefallen, Jenny? Warum machst du das? Findest du das etwa witzig, ja? Willst du mich aufziehen oder was? Willst du einen auf Drama machen? Bist du jetzt so richtig, richtig, richtig sauer auf mich? Eigentlich nicht, Paul. Ich bin bloß tierisch müde. Ja, sieht man dir an. Gott. Hast du den Ausblick von hier gesehen? Ist das Montmartre? Sollen wir hierher ziehen? Hat dich das je gereizt? Eine Wohnung in Paris nehmen, bummeln gehen, ein scheiß Croissant essen, une petite tasse du chocolat chaud? Ich fasse es nicht, dass du auch nur für eine Sekunde glaubst, ich würde hier bei dir bleiben, nachdem du so mit mir geredet hast. Wie bitte? Nachdem ich was? Scheiße, wovon sprichst du überhaupt? Du hättest nicht so unhöflich zu mir sein sollen. Ich war nicht unhöflich zu dir. Wann war ich je unhöflich zu dir? Maries Eltern haben mich angesehen wie ein Freak und ich kann mir nicht helfen, aber ich glaube, das war deine Schuld. Das war nicht meine Schuld, Paul. Das lag daran, dass du dich aufgeführt hast wie ein Wichser. Ich wollte nett sein. Hat nicht funktioniert. Es war schrecklich. Du hast mich gnadenlos auflaufen lassen. Und dann redest du so mit mir vor Johnny. Ich hätte dir die Fresse polieren sollen, du fiese kleine Schlampe. So redest du nie mehr mit mir. Wow. Von der Seite kenne ich dich ja noch gar nicht. Eine plötzliche moralinsaure Aufwallung, du miese kleine verlogene Schlampe. Lässt du mich bitte vorbei? Ich will gehen. Nein. Wenn du mich nicht vorbeilässt, rufe ich die Rezeption an und lass die Polizei holen. Das traust du dich nicht. Willst du es drauf ankommen lassen? Bitte, Jenny. Bitte geh nicht, bitte geh nicht weg. Ich habe dich gebeten, mich vorbeizulassen. Ich möchte, dass du das respektierst. Es tut mir leid, dass ich unhöflich zu dir war. Ich war sauer, ich war müde. Wir sind alle mal sauer, Paul. Wir sind alle mal müde. Aber bloß, weil du ein paar Songs singst und dabei halbwegs die Töne halten kannst, hast du noch lange nicht das Recht, mit anderen so umzugehen, wie du mit mir oder mit Johnny oder mit sonst wem umgegangen bist. Und wenn du das nicht kapierst, Paul, brauchst du dringend einen Psychiater. Ich weiß einfach nicht, wie ich mich bei dir entschuldigen soll. Du musst dich nicht entschuldigen. Es ist zu spät für Entschuldigung, du blöder Arsch. Du musst mich bloß vorbeilassen. Aber ich gebe mir wirklich die größte Mühe, wirklich. Klar. Jenny. Ich habe jedes Gefühl dafür verloren, wer ich eigentlich bin. Ich checke in ein Hotel ein und weiß meinen eigenen Namen nicht mehr. Ich stehe an der Rezeption, gefühlte Stunden. Die Leute sagen ihn mir. Jeder weiß, wer ich bin. Ich betrete einen Raum und alle erkennen mich. Sie schauen mich an, sie strahlen. Jenny, du bist der einzige Mensch, dem ich noch vertrauen kann. Wenn du mich verlässt, bin ich komplett im Arsch. Mach's gut, Paul. Wir sollten hier schlafen. Du wirst erfrieren. Schau dir den Himmel an. Er ist so schwarz, ein ganz, ganz tiefes Schwarz. Nimmst du mich mit zurück ins Hotel? Sollte ich wahrscheinlich. War ein guter Abend, hm? War in Ordnung, ja. War besser, nur die alten Songs zu spielen. Ich wusste kaum noch, wie die gehen. Als würden wir sie zum ersten Mal spielen. Freust du dich überhaupt auf zu Hause? Ich weiß nicht. Ich mag deinen Vater. Weißt du noch, wie er uns immer zum Monroes gefahren hat, beim Abladen geholfen hat, im Auto gesessen ist, auf uns gewartet und uns zurückgefahren hat, legendär. Der hat nie auf uns gewartet. Er hat sich ins Nelson verpisst, ein paar Bierchen gekippt, ist besoffen zurückgekommen und besoffen gefahren. Ich hab das Monroes geliebt. Ja. Den Headliner ein Gitarrenkabel klauen. Und Sharon und Joanne in der ersten Reihe lächelnd. Ich hab Sharons Lächeln geliebt. Was wohl aus denen geworden ist. Joanne hat geheiratet. Echt? Stephen Delaney. Dell? Ja, sie haben drei Kinder, wohnen in Leicester. Sharon ist aber noch da, glaube ich. Wir sollten nach Hause fahren. Ein Konzert im Monroes geben, die buchen uns garantiert. Ich glaube, das gibt's gar nicht mehr. Was? Ja, wurde abgerissen, als das Odeon gebaut wurde. Scheiße. Scheiße, wie ist das passiert? Wie sind wir von dort hierher gekommen, Johnny? Ich hab keinen Schimmer. Am Anfang versuchst du deine Strat halb so cool zu spielen wie Tom Verlaine und am Ende kannst du nicht mehr aus dem Haus gehen, ohne dass irgendein dämlicher Psychopath auf dich wartet. Die sind besessen. Wer sind denn diese Leute, Johnny? Was wollen die andauernd von mir? Es tut mir leid, dass ich ein Wichser bin. Schon gut. Ist keine Absicht. Nein. Ist mit dir alles okay jetzt, ja? Sie fehlt mir immer noch sehr. Ja? Ich denke die ganze Zeit an sie. Johnny? Ja. Johnny? Ja? Weißt du... Marie. Ich habe sie gefickt. In der Nacht, bevor sie sich umgebracht hat, du hast geschlafen, sie kam in mein Zimmer, sie war etwas überdreht, sie hat auf dem Bett einen Rat geschlagen. Ich habe ihr gesagt, ich würde es dir erzählen. Sie wollte das nicht, dauernd wollte sie mich überreden, dass ich es dir nicht erzähle. Jetzt erzähle ich es dir. Keine Ahnung, was ich deiner Meinung nach dazu sagen soll. Ich kann das nicht mehr. Was? Ich versuch's ja. Ich hab's versucht, wirklich. Ich kann mich nicht mal erinnern, warum. Ich ertrag die nicht länger. Dein Gerede und dein Schwachsinn und deine Grausamkeit. Wenn wir wieder in London sind, Paul, wenn die Tour zu Ende ist, dann war's das mit uns. Noch ein Konzert, dann steige ich aus. Das war's. Es ist vorbei. Ernsthaft, David. Johnny ist für mich gestorben. Er ist tot. Das klingt ziemlich endgültig. Dieses Arschloch. Dieses Arschloch. Du hast seine Verlobte gefickt und bedroht und dann hat sie sich umgebracht. Das hat ihn schon schwer genervt. Das hat Eddie erzählt, ja? Ja, komischerweise kam das Thema bei unserem Gespräch auf. Hat ihn offenbar irgendwie beschäftigt. Dieses Arschloch. Dieses Arschloch. Scheiß drauf. Ich hau ab. Ich suche mir einen richtigen Job. Ich kaufe eine Bar, ich fahr Taxi, ich werd Buchhalter. Ich hab die Schnauze voll von diesen ganzen Lügnern. Wie gut, dass wir keinen Helikopter gekauft haben, was? Halt dein Maul oder ich schlag dir den Schädel ein. Was ist mit dem Geld? Scheiß drauf. Scheiß drauf, ich bin früher auch ohne Geld klargekommen. Ich komm wieder ohne Geld klar. Ich spreche von dem Geld, das du der Plattenfirma schuldest, nicht von dem Geld, das du nicht mehr verdienen wirst. Wie meinst du das? Bei der letzten Berechnung warst du mit etwa 9.785.000 Pfund in den Miesen. Moment mal, wovon redest du? Wieso habe ich Schulden bei der Plattenfirma? Erhöhte Aufnahmekosten, erhöhte Studiokosten, erhöhte Promokosten, Bewirtungskosten, Hotelkosten, zusätzliche Reisekosten, ein Kamerateam rund um die Uhr, das Geld, von dem du dachtest, ich gebe es deinem Jammerlappen von Vater und Blumen und Verschiedenes, Paul. Blumen und Verschiedenes? Deine Rechnung für Blumen und Verschiedenes ist ziemlich legendär. Das... Meint er etwa Drogen? Jawohl, genau das meint er. Das war doch nicht... Ich bin verwirrt. Das sehe ich. Wie können die... Warte, was? Die wollen das Geld zurück? Paul, du hast doch nicht etwa gedacht, das ist einfach so dein Geld. Hast du nicht, oder? Ach du Scheiße, hast du doch. Paul, das war ein Darlehen gegen deine zukünftigen Erträge, relativ kühl kalkuliert, basierend auf der Wahrscheinlichkeit dieser zukünftigen Erträge über eine Reihe von Jahren. Paul, diese Leute sind nicht bescheuert, sie haben investiert. Und wenn du die Band verlässt, wenn du abhaust und verschwindest und dich zum scheiß Buchhalter umschulen lässt, dann stellt sich die faszinierende Frage, wie du diesen netten Menschen ihr Geld zurückzahlen willst. Meinst du nicht? Das denkst du dir doch alles nur aus. Nein, tue ich nicht. Du bleibst also besser in der Band, oder? Du Arschloch, du! Das war ekelhaft. Entschuldigst du dich bitte, dass du mir ins Gesicht gespuckt hast, Paul? Entschuldigst du dich bitte, dass du mir ins Gesicht gespuckt hast? Entschuldigung, dass ich dir ins Gesicht gespuckt habe. Schön, dich zu sehen, Pauli. Du siehst gut aus. Du auch, Dad. Hast du zugenommen? Ein bisschen. Ist immer so auf Tour. Ja? Ja, weil man nie vernünftig ist, den ganzen Tag im Flugzeug sitzt, irgendwo wartet. Hey, nicht nachlassen. Mann. Was glaubst du, wie viele Leute ihren rechten Arm hergeben würden, um da zu sein, wo du jetzt bist? Ich weiß. Jede Menge. Ich weiß, Dad. Es macht doch immer noch Spaß, oder? Was? Die Arbeit. Das hier ist doch klasse. Die ganzen Leute. Bist du nicht aufgeregt? Nein. Ich wär's. Ich bin schon aufgeregt, wenn ich nur dran denke. War die Tour jetzt anders als die anderen? Ja, eigentlich nicht. Alles eigentlich wie immer, größere Hallen, mehr Leute. Bei Johnny alles in Ordnung. Ich habe seine Mutter getroffen vor 3 Wochen. Ach ja? Auf dem Markt. Sie sah gut aus. Er benimmt sich doch, oder? Glaub schon, Ned. Ihr Jungs. Ich kenne euch doch, euch zwei. Schaffst du es, nach Hause zu kommen? Was meinst du? Ich versuch's. Deine Tante Christine würde dich gern mal wiedersehen. Die ist sehr stolz auf dich, wie wir alle. Dex wollte auch kommen. Ich habe ihn letzte Woche getroffen, im Currys. Konnte dann aber nicht, musste arbeiten. Stephen Chesselm habe ich auch getroffen, in der Stadt. Er hat jetzt ein Kind, eine Tochter. Er sah total glücklich aus. Hast du was von ihm gehört? Von Stephen, nein. Und von Dex? Auch nicht. Schon schade, das waren nette Jungs. Ich weiß, Dad. Sie reden ständig von dir. Haben dich im Fernsehen gesehen. Dex jedenfalls. Tja, wenn er am Currys arbeitet, wahrscheinlich in jeder Menge Fernseher. Wahrscheinlich. Der arme Sack muss mich den ganzen Tag ansehen. Ich glaube nicht, dass er dich den ganzen Tag laufen lässt. Nein. Schaltet wahrscheinlich um. Und bei dir? Hast du jemand kennengelernt während der Tour oder so? Nicht so richtig, Dad. Keine Zeit, nehme ich an. Das Ticket hast du gekriegt? Ja, großartig. Tolle Sicht. Sehr komfortabel, danke. Ach, Quatsch. Paul. Dad. Ich brauche Geld. Ich stecke ziemlich in der Klemme. Was ist passiert? Der Boiler war kaputt. Und ich musste einen neuen besorgen. Und die Woche drauf kamen natürlich alle Rechnungen auf einmal. Und ich musste sie alle bezahlen. Und du warst nicht da. Ich habe versucht, dich anzurufen, aber ich konnte dich nicht erreichen. Da bin ich ins Internet gegangen. Hab das Geld da besorgt. Da kommt einiges an Zinsen zusammen. Wie viel hast du dir geliehen? Es ist mir unangenehm, dich zu fragen. Wie viel? 450 Pfund. Ich habe die ersten paar Raten nicht geschafft. Ich schulde denen 960 Pfund. Ich zahle das. Wirklich unangenehm. Nicht bitte. Kein Problem. Willst du es in bar? In bar? Ich könnte es dir jetzt gleich besorgen. Ich sag David, er soll es bringen. Nein, nein. Wir sehen uns nachher. Dann regeln wir das. Wir können es machen, wenn du nach Hause kommst. Ist nicht dringend. Naja, doch, bisschen schon. Ich meine, das wäre großartig. Gleich nach dem Konzert? Schon okay. Danke. Du musst dich jetzt fertig machen, oder? Nein, noch nicht. Trotzdem, ich bin dir hier im Weg. Bist du nicht. Du kannst bleiben, solange du willst. Ich geh mal und such meinen Platz. Musst du nicht. Du kannst von der Bühne aus zusehen. Dad, bitte, geh nicht. Doch. Ich gehe jetzt mal. Ich will, schön dich zu sehen. Danke, dass ich hierher kommen durfte. Ach, Quatsch. Das ist kein Quatsch. Nicht viele Leute kriegen einen Pass für alle Bereiche, Pauli. Dad. Ja, Junge. Da ist was ich dir sagen muss. Was denn, mein Sohn? Was? Du bist einfach dumm. Und du solltest dir kein Geld über Websites leihen. Ich weiß. Ich kann dir so viel Geld borgen, wie du brauchst. Ich würde dir nicht annähernd so hohe Zinsen berechnen wie die. Du denkst einfach nicht nach. Was wirklich das, was du mir sagen wolltest? Du hast mir gefehlt, Pauli. Ja. Du hast dich nicht verändert. Doch. Nein, eigentlich nicht. Das ist gut. Das ist wichtig. Marie? Hallo, Paul. Marie, was machst du hier? Ich komme dich besuchen. Klar. Bist du tot? Ja. Oh. Ich bin so tief gefallen. Ja, natürlich. Marie, es tut mir wirklich leid. Schon okay? Wie ist das? Tot sein. Ist es so schlimm, wie alle befürchten, ja? Nein. Gibt es einen Himmel? Nein. Gibt es eine Hölle? Nein, auch keine Hölle. Wo bist du dann? Ich bin hier. Und wie ist es dort? Schon okay. Mir fehlt meine Katze. Oh. Hat man keine Katze, wenn man tot ist? Nein, man hat gar nichts. Es ist immer kalt. Alles ist grau. Es ist immer still. Oh. Was ist mit Johnny passiert? Er ist weg. Johnny ist weg, Jenny ist weg, mein Vater ist weg, alle sind weg. Werde ich bald sterben? Werde ich bald sterben, Marie? Nein, ich glaube nicht. Wenn man das kann, was ich kann, wenn man so viel kann, dann stirbt man nicht. Birdland. Hörspiel nach dem Theaterstück von Simon Stevens. Übersetzung aus dem Englischen Barbara Christ. Die Rollen und ihre Darsteller: Paul, Stefan Konarske. Johnny, Ole Lagerpusch. Jenny, Maike Droste. Marie, Marina Frenk. Ihre Mutter, Angelika Richter. Ihr Vater, Michael Wittenborn. Anna-Lisa, Marie Löcker. David, Wolfgang Pregler. Pauls Vater, Friedhelm Ptock. Technische Realisation Rudolf Grosser und Birgit Gall. Regieassistenz Eva Solloch. Bearbeitung und Regie Irene Schuck. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2017. Dramaturgie und Redaktion Susanne Hoffmann.